der Mutter Erde, wo Heilung und Klärung geschehen. Warum die schamanische Trommel einen wichtigen Begleiter in meinem Leben? Eine schamanische Trommel ist nicht nur ein Gegenstand, der den Schamanen in eine andere Ebene bringt. Der Rhythmus begleitet mich zu meinem tiefsten Inneren. Der Rhythmus oder der Herzschlag der Trommel sorgt dafür, meinen Kopf frei zu werden. Mit kraftvollen Schwingungen spüre ich den Herzschlag von Mutter Erde, die Tatkraft unserer Urmutter. Und die Trommel ist wohltuend für Körper, Seele und Geist. Die Vibration bringt jede Zelle in Harmonie. Und die Trommel repräsentiert den Herzschlag. Sie ist rund wie die Erde, die Sonne und wie der Mond. Auf diesem Pfad erlange ich tiefe Kenntnis über mich, mein Potenzial und meine Schattenseiten. Mein aufrichtiger Wunsch ist es, mit Lebenssinn im Einklang zu kommen.